Am Montag wird Gilbert nach Wichita bestellt, wo er einen Bericht über den Mordfall Wicker abliefern soll. Mehrere hohe Tiere werden da sein, außerdem der Staatsanwalt von Wilder County. In Dart County habe man so einen Posten nicht einmal, sagt Gilbert zu Ella. »Willst du, dass ich mitfahre?«, fragt sie. »Nein, ich will ganz was anderes. Setz Coughlin unter Druck, was die Lücken in den ersten drei Juniwochen angeht. Außerdem musst du im Trailerpark Linken putzen. Sprich mit Becky Richardson, das hab ich doch schon.« Er macht eine Hackbewegung mit der rechten Hand, eine Geste, die so gar nicht zu ihm passt. »Dann sprichst du eben noch mal mit ihr!« »Und mit ihrer Tochter. Frag die, ob sie sich im Umgang mit Coughlin unbehaglich gefühlt hat. Du weißt schon, ob er sie angefasst hat.« »Du lieber Himmel, Frank, wieso? Meinst du, dass das, was er Miss Yvonne angetan hat, aus heiterem Himmel passiert ist? Es muss Anzeichen gegeben haben. Also bist du jetzt meiner Meinung oder nicht?« »Ja, klar.« »Gut, 19.« »Was?« »Das ist die einzige gute Primzahl«, sagt Gilbert und macht wieder eine Hackbewegung. »Vergiss es, geh Klinken putzen. Du musst irgendwas finden, egal was. Wir können es einfach nicht zulassen, dass er Wilder County oder gar Kansas verlässt. Mit den Leuten in Wichita werde ich schon fertig.« »Meinst du, du kannst sie davon überzeugen, Coughlin festzunehmen?« »Versuchen werde ich's«, sagt Gilbert, »aber erwarte nicht zu viel.« Er macht sich auf den Weg. Ella fährt nach Oak Grove und fängt an, Klinken zu putzen, allerdings nicht die von Danny Coughlin. Nach dem Gespräch im Café ist sie noch nicht bereit dafür, wieder mit ihm zu sprechen. Becky Richardson ist zu Hause, aber auf dem Sprung. Sie müsse einer Freundin einen Gefallen tun. Ohnehin hat sie nichts Neues beizutragen, nur dass sie und Coughlin eine Beziehung hatten, jetzt aber Schluss gemacht haben. Ihre Tochter Darla Jean sitzt vor dem Fernseher und starrt mit großen Augen zu Ella herüber. Sie macht keine Anstalten, sie zu befragen. Nach einer Reihe von unergiebigen Gesprächen, bei denen sie nichts Neues erfahren hat, bis auf die Tatsache, dass Coughlin zugestimmt hat, den Trailerpark zu verlassen, ruft sie gegen 11 Uhr bei der Plains Truth an. Sie ist mehr oder weniger darauf vorbereitet, nur die Mailbox zu hören, aber der Anruf wird von einem jungen Mann entgegengenommen. »Hallo, ho!« »Ich würde gern mit Peter Anderson sprechen.« »Am Apparat.« »Mr. Anderson, ich bin Inspektor Ella Davis vom Kansas Bureau of Investigation. Ich möchte Ihnen einige Fragen zu Daniel Coughlin stellen.« Eine lange Pause entsteht. Ella will schon fragen, ob Anderson noch dran sei, als der wieder etwas sagt. Dabei hört er sich noch jünger an als vorher. »Ich habe einen guten Tipp bekommen und den habe ich abgedruckt, okay? Falls es nicht angebracht war, den Namen zu nennen, dann wusste ich das nicht.« »Unkenntnis des Gesetzes ist keine Entschuldigung«, denkt Ella, »aber in diesem Fall geht es sowieso nicht um Gesetze, sondern um allgemein anerkannte Regeln.« »Aber wenn was an dem zweiten Bericht verkehrt war, könnten wir wohl einen Widerruf abdrucken, also falls da was nicht gestimmt hat.« Was für ein zweiter Bericht, denkt sie, und nimmt sich vor, sich die neueste Ausgabe der Plains Truth zu besorgen. »Was ich wissen will, Mr. Anderson, von wem haben Sie Ihre Informationen?« »Von jemandem bei der Polizei.« Anderson hält kurz inne, dann plappert er. »Wenigstens hat er gesagt, dass er bei der Polizei ist, und ich habe ihm geglaubt, weil er echtes Insiderwissen über die Ermittlungen hatte. Er hat gesagt, wenn der Name des Täters in der Zeitung steht, würde das Druck auf ihn ausüben, also dass er Farbe bekennt und so.« »Seinen Namen hat der geheimnisvolle Polizeibeamte wohl nicht genannt?« »Nein, aber Sie haben den Bericht trotzdem gebracht.« »Ja, stimmt denn etwas daran nicht?« Anderson bemüht sich, kämpferisch zu klingen. »Ist dieser Coughlin nicht der Typ, dem Sie wegen dem Mord an der Frau im Nacken sitzen?« »Mr. Anderson, ich glaube, ich komme Sie lieber persönlich besuchen«, sagt Ella. »Oh Gott«, sagt er mit noch jüngerer Stimme. »Wann passt es Ihnen denn?« »Ich bin praktisch immer im Büro, wie jetzt. Haben Sie die Adresse? Wir sind in Cathcart.« »Ist mir bekannt.« »Die Truth ist praktisch ein Ein-Mann-Betrieb, aber verraten Sie mir nur eins, Ma'am. Habe ich das Gesetz gebrochen, als ich den Namen veröffentlicht habe?« »Nicht, dass ich wüsste«, sagt Davis. »Gesetzeswidrig war das nicht. Bloß beschissen. Ich komme heute Nachmittag vorbei.«